Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Vollgestopfter Terminkalender, sinnlose Arbeit, vergiftete Lebensmittel. Irgendwie leben in einer Welt, die so weit weg ist von den eigenen Bedürfnissen und Vorstellungen. Viele Menschen kennen dieses Gefühl. Es heißt Entfremdung. Da spürst du auch die Wand, nehme ich an. So zwischen dir und anderen. Da ist irgendwie keine Verbindung da. Ich habe eher das Gefühl, dass ich auf einer anderen Erde bin. Dass das also mehr als eine Wand ist, dass da eigentlich eine riesen Kluft ist dazwischen. Dass ich das Gefühl habe, ich sitze im Kino als Zuschauer und denke, das ist jetzt gerade nicht mein Film. Wir hetzen durch unser Leben, Tag für Tag, und finden kaum Zeit zum Luftholen. Nehmen die Jahreszeiten kaum noch wahr, nehmen uns selbst kaum noch wahr. Wir haben verlernt zu fühlen, den Wind auf der Haut, die Sonne im Gesicht. Wir fühlen uns zerrissen, abgetrennt vom Leben. Für mich ist die Entfremdung am stärksten spürbar am Arbeitsplatz. Das empfinde ich als unglaublich starke Entfremdung, dass ich nur Leistung bringen muss und als Mensch überhaupt nicht wahrgenommen werde. Mich langweilt das einfach, ja, diese extreme Konsummentalität und auch zum Teil dieses sinnlose Konsumieren. Das ist was, was mir irgendwie total fremd ist. Wir widmen uns einer Arbeit, die wir im Kern schon lange nicht mehr verstehen, die oft nichts mit uns selbst und unseren Leidenschaften zu tun hat. Wir schielen auf die Rente, auf den Tag, an dem alles vorbei ist. So lange strampeln wir weiter im Hamsterrad, erschöpft und entfremdet. Entfremdung ist ein Phänomen, das Menschen sehr grundsätzlich beschäftigt. Entfremdung von anderem Leben, von anderen Menschen, auch von anderen Lebensformen. Vor allen Dingen aber auch diese Selbstfremdheit, die wir bei uns selber auch immer wieder feststellen. Und dann stehst du morgens vor dem Spiegel und schaust hinein und stellst dir wirklich die Frage, wer schaut dich da gerade an? Klaus Eurich, emeritierter Professor für Ethik und Kommunikation. Also Albert Camus, der französische Literat, der hätte das sicher so formuliert, dass er gesagt hätte, sie kann uns unvermutet an der nächsten Straßenecke anspringen. Und dann sieh zu, wie du damit klarkommst. Ist Entfremdung also gar kein Phänomen unserer Zeit? Schon für Martin Luther war im 16. Jahrhundert das Leben der Heiden ein entfremdetes Leben. Er beschrieb es mit Begriffen wie Unglaube, Unwissenheit, Verblendung. Heute im dritten Jahrtausend kommunizieren wir mehr virtuell als leibhaftig. Unsere Nahrung ist pestizidbelastet. Krankenhäuser sind zu Medizinfabriken mutiert. In Altenheimen werden erste Pflegeroboter erprobt. Unser entfremdetes Leben funktioniert nach klaren Regeln. Effizienz, Konkurrenz, Schnelligkeit und ungebremstes Wachstum. Ist das noch dem Menschen gemäß? Oder ist er schon lange aus seiner Mitte gefallen? Rahel Jeggi, Professorin für Philosophie an der Berliner Humboldt-Universität, definiert den Begriff in ihrem gleichnamigen Buch als ein Unverbundensein im Verbundensein. Vereinfacht ausgedrückt, etwas, das eigentlich zusammengehört, in Verbindung miteinander sein sollte, hat sich voneinander entfernt. Schon Jean-Jacques Rousseau sprach bereits im 18. Jahrhundert von einem Missverhältnis zwischen der Natur des Menschen und seinem gesellschaftlichen Leben. Rahel Jeggi beschreibt Marx' Entfremdungsbegriff. Die von uns selbst produzierte Welt steht uns als fremd gegenüber. Eine Welt, die wir selbst geschaffen haben, begegnet uns als etwas, was Macht über uns ausübt, sich als fremde Macht darstellt, der wir ohnmächtig gegenüberstehen. Marx bezog sich damals, in der Mitte des 19. Jahrhunderts, auf die Arbeitsteilung in einer industriellen Arbeitswelt mit all ihren Folgen. Sinnverlust, Fremdbestimmung, Zerrissenheit. Hier ist der Mensch entfremdet von seiner eigenen Tätigkeit, vom Produkt seiner Tätigkeit, von den anderen Menschen und vom Gattungswesen. Heute, rund 170 Jahre später, hat sich das Problem verschärft und wird sich weiter verschärfen mit einer rasanten Geschwindigkeit. Entfremdete Arbeitswelt, entfremdete Beziehungen, entfremdete Nahrungsmittelproduktion, entfremdeter Mensch? wo alles technisiert ist, auch die Kommunikation ist ja nicht mehr von Mensch zu Mensch oder von Herz zu Herz, von Angesicht zu Angesicht. So ein Verlorensein, so eine Form von Einsamkeit. Bei mir ist das mehr so ein Gefühl der Hilflosigkeit, dieser Entfremdung. Entfremdet zu sein hat für mich ganz stark was zu tun mit mich abgetrennt fühlen. Nicht im Fluss zu sein, nicht mit den anderen gut in Kontakt zu sein, nicht sozusagen all eins zu sein. Sind wir nur Opfer der äußeren Bedingungen? Leben wir in einer Zeit, in der die Entfremdung unausweichlich ist? Tatsächlich gab es noch nie so viele psychische Erkrankungen. Jeder ist sich selbst der Fernste. Friedrich Nietzsche. Den Weg, den wir eingeschlagen haben, ja, der hat uns mehr und mehr von uns selber fortgeführt und mehr eben zu Verdinglichungen hin. Es sind Dinge, es ist Materie, es sind Strukturen, die im Vordergrund stehen. Und Dinge und Materie und Strukturen haben selten etwas mit Lebensdienlichkeit zu tun. Und entsprechend werden wir von dem, was dem Leben dient, auch immer mehr abgekoppelt. Lebensdienlichkeit. Lebensdienlichkeit. Ist das Gegenteil von Entfremdung? Geborgenheit. Alleinssein. Verbundenheit. Wie wäre ein Leben in Verbundenheit? Mit uns selbst, mit unserer Arbeit, mit der Natur, mit dem ganzen Planeten. Wir würden weniger, dafür aber selbstbestimmter arbeiten, hätten mehr Zeit für Muße und Kontemplation, für tiefe Gespräche, grundlegende Gedanken, wirkliche Begegnungen. Alles Utopie? Das würde aber bedeuten, uns radikal zu beschränken. Weniger Arbeit, weniger Geld, weniger Konsum. Im Durchschnitt besitzt jede erwachsene Person in Deutschland 95 Kleidungsstücke, ohne Unterwäsche und Socken. Knapp 40% davon werden nie oder nur selten genutzt. Aus einer Greenpeace-Untersuchung mit dem Titel Wegwerfware Kleidung. Weiter heißt es darin: Rund 7000 Liter Wasser verbraucht die Produktion einer einzigen Jeans. 3500 krebserregende, hormonell wirksame oder anderweitig giftige Chemikalien setzt die Textilindustrie ein, um Rohmaterialien zu bunt bedruckter Kleidung zu verarbeiten. Viele dieser Chemikalien findet man nicht nur im Umfeld der Fabriken, sondern inzwischen rund um den Globus, in der Küstenluft von Südafrika, der Leber von Eisbären und in der Muttermilch. So schafft sich der Mensch eine entfremdete Welt, in der er eigentlich schon längst nicht mehr lange leben kann. Das klingt absurd, ist es auch. Sie können das vor allen Dingen aber auch festmachen an dem, was Erich Fromm ja schon diese Habenstrukturen genannt hat, wo es gar nicht mehr um das geht, was ist für mich ein gelingendes Leben, sondern wie kann ich mich mit Dingen umgeben, in denen ich sag mal, meine tiefe Sehnsucht schlicht und einfach nur betäuben kann. Betäubte Menschen sind abgetrennt von anderem Leben. Sie spüren keine Verbindung mehr. Zu den Fabrikarbeitern, die ihre Hände den ganzen Tag in vergiftete Chemikalien halten, zu den vergifteten Böden, der Luft in Südafrika und der Leber des Eisbären. Und trotzdem ist all dies miteinander in Verbindung, in einem globalisierten Zeitalter mehr denn je. Als Egozentriker sehen wir immer alles, die gesamte Welt, nur auf uns bezogen und auf meine Bedürfnisse. Und das haben wir gleichsam auf allen Ebenen, diesem Anthropozentrismus. Dass wir immer nur uns Menschen und unsere Bedürfnisse im Mittelpunkt sehen und alles auf uns zugerichtet und gleichsam uns zudienend. Wie könnte dieser Weg funktionieren? Von der Entfremdung zur Verbundenheit. Und wofür könnte es sich lohnen, ihn zu gehen? Albert Schweitzer sagt: Ich bin Leben, das Leben will. Inmitten von Leben, das Leben will. Trotzdem shoppen wir, als gäb's kein Morgen. Trotzdem schaufeln wir Fleischberge in uns rein, als gäb's keine Megastelle mit 30.000 Schweinen, die unter unwürdigsten Bedingungen vor sich hin vegetieren. Trotzdem konsumieren wir Palmöl, als würden dadurch weltweit keine Regenwälder zerstört. Welche Kräfte sind es, die sich gegen ein verbundenes Leben stemmen? Problem Nummer 1. Du bist, was du hast. Das ist das Mantra unserer kapitalistischen Gesellschaft. Ausweg? Schwierig. Also wir fahren zum Beispiel so gut wie nie Auto, was dann in einer Nachbarschaft, wo wir früher gewohnt haben, so interpretiert worden ist, dass man irgendwie seinen Job verloren hat. Da guckt dann die Nachbarschaft und sagt, oh mein Gott, das kann man doch nicht machen. Harald Welzer, Sozialpsychologe und Autor des Buchs »Das Ende der Welt, wie wir sie kannten«. Problem Nummer 2: Hinschauen ist anstrengend. Und denken auch. Es hat natürlich mit dem eigenen Leben unglaublich viel zu tun, was man dann mal sieht, wenn in Bangladesch eine Textilfabrik einstürzt mit 1100 jungen Menschen, die dabei zu Tode kommen. Und die kommen deswegen zu Tode, weil wir der Auffassung sind, es ist unser Recht, T-Shirts für 2,50 Euro zu kaufen. Problem Nummer 3. Konsumartikel locken überall. Schließlich verspricht die bunte Glitzerwelt kurzfristige Glücksgefühle. Die ganze Stadt steht voll mit Produkten, die irgendwelche Menschen kaufen sollen. Wenn man mit kritischem Auge durchgeht, wird man sagen, 90% davon braucht kein Mensch. Gerald Hüther, Hirnforscher. Im Grunde genommen, wenn man das zu Ende denkt, müsste man versuchen, in einer Gesellschaft, wenn man so viel verkaufen will und damit Arbeitsplätze erhalten will, dann muss man in dieser Gesellschaft versuchen, die Leute so unglücklich wie möglich zu machen. So halb unglücklich, dass sie immer mit einem ungestillten Bedürfnis herumlaufen, das sie dann ersatzweise da in diesen Geschäften befriedigen können. Problem Nummer 4: der Blick der anderen. Wer bescheiden lebt, kann sich wohl nichts anderes leisten. Und wer seinen Konsum überdenkt und danach handelt, wird schnell zum Nerd, zum Außenseiter. Ich halte einen Vortrag vor geladenen Gästen. Im Anschluss daran gibt es halt ein Essen. Und als erstes wird mal eben so ein unglaublich leckerer, aufwendig zubereiteter Thunfisch als Vorspeise serviert. So, und dann denke ich, als dieser Thunfisch vor mir steht, du kannst ja jetzt nicht ernsthaft das genaue Gegenteil von dem tun, was du im Vortrag gerade erzählt hast. Naja, Thunfisch geht gar nicht. Harald Welzer hat nichts anderes getan, als sich mit dem Leben verbunden. Die Entfremdung aufgelöst und ist sofort wieder fremd. Jetzt kann man ja nicht sagen, Entschuldigung, geht es noch? Ich kann das doch jetzt nicht essen. Man ist sozusagen das, was man nicht sein will, nämlich wirklich die Spaßbremse, der leibgewordene Vorwurf, der Moralist oder sonst was. Aber andererseits ist es trotzdem richtig, den nicht zu essen. Ethisch werden heißt wahrhaft denkend werden, sagt Albert Schweitzer. Selbstdisziplin ist das, was der Dalai Lama in seinem neuen Buch »Rückkehr zur Menschlichkeit – Neue Werte in einer globalisierten Welt« fordert. Glück und Verbundenheit entstehen in seinen Augen dadurch, dass ich meinen Wünschen Grenzen setze. Mich bei allem, was ich kaufe, frage: Brauche ich das wirklich? Trägt es wirklich bei zu einem guten Leben? Albert Schweitzer, der für mich ein ganz, ganz großes Vorbild ist, der hat das so schön formuliert: Gut ist, was Leben fördert und Leben erhält und Leben ermöglicht. Böse ist, was Leben schädigt, verhindert und vernichtet. Ja? Und das können wir in allem überprüfen. Von diesem extremen Überkonsum runterzukommen und aus einer Kultur des Alles immer mehr eine Kultur des Weniger machen, wo Menschen wieder dazu kommen, begründete, vernünftige Entscheidungen dafür zu treffen, was ihnen eigentlich gut tut. Und dazu gehört die Unterscheidung zwischen dem, was man braucht und dem, was man nicht braucht. Ist das die Lösung? Abschied von einem entfremdeten, fremdbestimmten Leben zu mehr Verbundenheit. Mit sich selbst auf der einen Seite, aber auch mit allem anderen Leben auf der Erde auf der anderen Seite? Klaus Eurich sagt ja. Nur so kann die Entfremdung aufgehoben werden. Dann tritt mir der Baum nicht mehr als ein fremdes Wesen gegenüber. Dann tritt mir die Frau oder der Mann, die mir begegnet, nicht als etwas von mir Abgespaltenes gegenüber. Sondern ich erkenne, im Letzten kommt das alles aus demselben Impuls. Denn wenn ich dieses sehe oder nicht nur sehe, wenn ich es empfinde, wenn ich es wirklich spüre, wenn ich es auch mit dem Herzen spüre, diese Verbundenheit mit dem Leben, fällt die Fremdheit ab. Alles ist mit allem verbunden. Hildegard von Bingen. Die Lösung ist also, das egozentrische Weltbild aufzugeben, in dem der Mensch sich ausschließlich fragt: Was nutzt es mir? Wie dient es mir? Hin zu einem bescheidenen und demütigen Blick auf alles Sein, das ohne weiteren Zweck seine Existenzberechtigung hat. Das ist Verbundenheit. Wenn wir das sprengen wollen, müssen wir auch unsere gesamte Empfindung erweitern können. Wir müssen gleichsam die Verbundenheit mit allem Leben uns nicht nur im Kopf erdenken, wir müssen das mit dem Herzen spüren. Sonst werden wir unfähig sein, das wirklich zu leben. Durch die Schluchten in Kreta zu gehen und die vielen Pflanzen zu sehen, die vielen Bienen, die darum fliegen, den Geruch von Lavendel, von Rosmarin, von Thymian. Es ist so eine Fülle in dieser Natur, die ist da, die ist fühlbar, die ist riechbar, die ist vielleicht auch schmeckbar. Und das ist ein wunderbares Gefühl von, ja, ich bin verbunden mit allem und jedem. Heute Nachmittag sind die ersten Kraniche wieder nach Norden zurückgeflogen. Und das ist so, wenn man selber nicht mehr auf der Erde ist, die Kraniche werden auch in 50 Jahren noch fliegen. Das gehört so zur Erde so irgendwie mit dazu. Und wenn ich im Garten bin, bei einem möglichst schönen Frühlingstag und hör die Vögel zwitschern, die Bienen summen, schau den Eichhörnchen zu und meine Tiere liegen im Garten und genießen die Sonne. Das ist ein Glücksgefühl, aber eben auch ein Gefühl tiefer Verbundenheit mit dem Leben, mit der Natur. Für Klaus Eurich gibt es genau drei Regeln für ein Leben in Verbundenheit. Erstens Einfachheit, ökologisch sinnvolles Konsumverhalten. Zweitens der Geist des Nichtverletzens, respektvoller Umgang mit Menschen, der Natur, bis hin zu einer vegetarischen oder veganen Lebensweise. Drittens Gewissensorientierung, tägliche Entscheidung gegen alles, was Leid erzeugt, sei es Kinderarbeit oder Umweltzerstörung. Hinschauen statt weggucken, das Herz öffnen statt es zu verschließen. Wer das tut, wird automatisch schon morgen beginnen, etwas zu verändern. Etwa den Fleischkonsum reduzieren, keine Billigklamotten mehr kaufen, auf Mikroplastik verzichten oder alle Pestizide aus dem Garten verbannen. Es beginnt immer exemplarisch mit kleinen Schritten. Und jeder noch so winzige Schritt kann am Ende zu einer großen Veränderung beitragen. Sei du die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Mahatma Gandhi. Wenn ich mich ab heute dazu entschließe, nicht mehr Auto zu fahren, nicht mehr so viel Fleisch zu essen oder was es noch alles für Möglichkeiten gibt, wie man sich als Mensch in dieser Welt bewegen kann, ohne dass man so viel Schäden hinterlässt. Ich fange damit an und indem ich damit angefangen habe, bin ich schon in der anderen Welt angekommen. So der Hirnforscher Gerald Hüther. Was wirklich ansteckend ist, ist das Glück, was Menschen ausstrahlen, die plötzlich Verantwortung für sich selbst übernommen haben. Das sind Menschen, die in sich selbst eine Verbundenheit mit sich selbst und mit dieser Welt hergestellt haben, die sie selbst glücklich macht. Die nehmen Rücksicht auf andere Menschen und führen eigentlich ein anderes Leben, also ein Leben, wie wir es uns für alle Menschen auf dieser Welt nur wünschen können. Für Hirnforscher Gerald Hüther geht der Weg weg von der Entfremdung durch Konkurrenz, Wettbewerb, Gier und Geiz hin zur Verbundenheit nur durch Kooperation. In der Biologie sieht es so aus, dass offenbar solche Weiterentwicklungen, die wirklich innovativ in dieser Weise sind, dass sie nicht einfach nur das Alte fortschreiben, dass die immer dann entstehen, wenn sich etwas verbindet. Und das haben wir im Augenblick noch nicht rausgekriegt. Und das bringt uns zurück zu der Frage, was menschliche Gemeinschaften zusammenhält. Das ist eben nicht Konkurrenz und Angst, sondern das ist das andere. Und das steht in der Bibel, das heißt Liebe. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist und durch die Verstockung ihres Herzens. Aus dem Brief des Paulus an die Epheser. Ich fühle mich nicht vom Leben abgetrennt, das wäre zu weit gegriffen, denn ich lebe ja. Ich fühle mich abgetrennt von meinen tiefsten Gefühlen, von der Liebe, die ich zum Leben habe. Ich fühle mich gezwungen, diese Liebe zu unterdrücken, weil sie nicht gefragt ist. Sie passt nicht in Konkurrenzdenken. Ich fühle mich dann manchmal auch sehr alleine, auch traurig, fast depressiv, weil ich überhaupt nicht weiß, wie kann ich mit dieser Liebe, die in mir tief immer drin ist, überhaupt in dieser Gesellschaft überstehen? Ein liebendes, wertschätzendes, achtsames und verbundenes Leben. Wie kommt man dahin? Das, so Klaus Eurich, geht nur über Nischen für Stille und Rückzug. Etwas, das in der entfremdeten Welt verloren gegangen ist. Es ist für mich eine zutiefst spirituelle Frage. Mich dem Leben und dem Sein und der Existenz in wirklich seinen tiefen Dimensionen zu stellen und auch da einen eigenen Bewusstwerdungsweg zu gehen, einen selbstreflexiven Weg, der immer auch die Schritte der Kontemplation, also des Aufsuchens der Stille, in das alltägliche Leben integriert. Du und ich, wir sind eins. Ich kann dir nicht wehtun, ohne mich zu verletzen. Mahatma Gandhi. Wenn alles mit allem zusammenhängt und ich mich mit allem Leben verbunden fühle, dann spüre ich auch den Schmerz anderer Lebewesen. Ich höre die Schreie der Tiere, spüre die Verzweiflung der Menschen und höre, symbolisch gesprochen, die Erde weinen. Eine gewisse Traurigkeit ist völlig unvermeidbar. Wenn Sie die nicht haben, stimmt mit Ihnen etwas nicht. Also wenn also das Leiden auf diesem Planeten spurlos an Ihnen vorübergeht, ist irgendetwas in Ihnen kaputt. Oder eben noch nicht entsprechend entwickelt. Oder eingekerkert, zugemüllt. Menschen, die ein verbundenes, friedvolles Leben führen wollen, haben es nicht leicht. Sie sind Außenseiter in einer Welt, in der sich alles ums Geld dreht. Sie finden oft nicht den Arbeitsplatz, an dem sie ihre Werte leben können. Trotzdem kommt ganz langsam etwas in Bewegung. Gemeinwohlökonomie oder die Transition Town-Bewegung, bei der es um ethisches Wirtschaften bzw. nachhaltiges Leben in Städten geht. Dennoch, im System bleiben und sich trotzdem allem Leben verbunden fühlen, das ist noch eine riesengroße Herausforderung. Wenn ich aber die Vision habe von einem Leben in Verbundenheit, dann richtet mich das immer wieder auf. Und dann weiß ich, wofür ich da bin. Und dann nehme ich die Tötungsfabriken, diese Massentierhaltungsgebäude, dann nehme ich sie immer noch wahr. Und dann könnte ich auch schreien, wenn ich neben einem Tiertransporter herfahre oder wenn ich bei mir im Münsterland eben feststelle, dass es so gut wie keine Insekten mehr gibt. Aber ich möchte mich dann auch nicht in diesem Leid einigeln, sondern ich möchte daraus die Konsequenzen, die ich für mich ziehen kann, die möchte ich ziehen. Und selbstverständlich werden mich dann andere dabei unterstützen, so wie ich andere dabei unterstütze. Und so werden neue Netzwerke entstehen, die vielleicht uns als Menschheit irgendwann mal neu tragen, wenn wir die Zeit noch haben. Karin Lamsfuß beschäftigte sich mit dem Gefühl der Entfremdung und sucht nach neuen Wegen zu einem bewussten, mit der Welt verbundenen Leben. Das war ein weiterer Radio-Wissen-Podcast aus der Philosophie. Regie führte Christiane Klenz, in der Technik war Michael Krogmann. Es sprachen Caroline Ebner und Werner Hertel. Redaktion Bernhard Kastner.